In den 80ern hatten wir Kellerpartys, Schwarzlicht und Pickel. In den 90ern den Führerschein, die erste eigene Wohnung und ziemlich viel Gefühlschaos. Heute wissen wir, wo es lang geht und können uns endlich auf das Wesentliche konzentrieren. Aufs Feiern. 106.2 Radio Oberhausen präsentiert die Ü30 Party im Adiamo. Mit Special Guest Franziska Urio, bekannt aus Deutschland sucht den Superstar. Am 30. Mai ab 20 Uhr die Ü30 Party im Adiamo auf der Zentropromenade. Viel Spaß wünscht 106.2 Radio Oberhausen.